Die 11 Verdächtigen kommen offenbar aus dem Umfeld von Matteo Messina Denaro. Er ist einer der meistgesuchten Mafia-Bosse Europas. Seit 1993 ist er auf der Flucht. Wegen seiner Beteiligung an mehreren Attentaten in den 90er Jahren ist er in Abwesenheit zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Bereits seit 2012 beobachteten die Ermittler mit versteckten Kameras und Mikrofonen den Bauernhof eines der Verdächtigen. Matteo Messina Denaro ließ hier Pizzini hinterlegen, also Zettel mit verschlüsselten Botschaften, um so mit seinen Vertrauten zu kommunizieren. Eine uralte Mafia-Methode. Die Festnahmen werden von Behörden und Politikern in Italien als ein wichtiger Schritt gesehen, um dem flüchtigen Mafia-Boss auf die Spur zu kommen.